Einer dieser Ökonomen ist Mark Weisbrot. Er ist Chef vom progressiven Center for Economic and Policy Research hier in Washington. Und seine Kritik richtet sich vor allem gegen die Europäische Zentralbank, die EZB. Diese käme in der Schuldenkrise ihrer Verantwortung nicht nach, so sein happiger Vorwurf. The European Central Bank is simply not fulfilling its responsibility as a central bank to stop this crisis from getting worse. Die EZB sei viel zu passiv und sie würde Maßnahmen nicht ergreifen, die sie ergreifen könnte, um zu vermeiden, dass die Eurokrise noch viel schlimmer werde. Weisbrot sagt, er verstehe vor allem nicht, warum sich die EZB mit dem Gedanken derart schwer tue, Anleihen von Italien, Spanien und weiteren angeschlagenen Euro-Staaten aufzukaufen. Denn auf diese Weise ließen sich die Zinsen runterbringen, die Krisenstaaten könnten auf den Finanzmärkten zu zahlbaren Konditionen weiterhin Geld aufnehmen und Rettungsschirme würden faktisch unnötig. Weisbrot ist überzeugt, die EZB könnte die Krise morgen schon beenden, wenn sie in der Eurozone dasselbe tun würde wie die US-Notenbank in den USA. They could end this crisis tomorrow if they wanted to, by simply doing exactly what the Federal Reserve has done in the United States. Tatsächlich, der große Aufkauf von amerikanischen Staatsanleihen durch das Fed hat dafür gesorgt, dass die Zinsen tief geblieben sind. Und auch wenn die Langzeitfolgen der Maßnahme noch nicht abschätzbar sind, kurzfristig war die Einkaufstour zumindest ein Erfolg. Wenn die EZB weiterhin schlafe, argumentiert Weisbrot weiter, dann müsse zur Not eben das US-Fed einspringen und die Kastanien für die Europäer aus dem Feuer holen. Yes, it's unfortunate. Dass eine fremde Notenbank den Euromarkt retten müsse, sei bedauerlich. Aber das Wirtschaftswachstum in der ganzen Welt verlangsame sich, die OECD reduziere die Aussichten für die USA und in Europa drohe eine Rezession und all das, so Weisbrot, hätten die Europäer mit ihrem Zaudern verursacht. And all this is self-inflicted by the European authorities. Der Aufkauf europäischer Anleihen durch das Fed wäre eher außergewöhnlich. Das US-Fed hat dies bis jetzt noch nie getan. Andere Notenbanken hingegen haben ausländische Staatsanleihen zu Stabilisierungszwecken eingekauft. Deshalb sei seine Forderung keine Fantasie eines Stubengelehrten, unterstreicht Mark Weisbrot, der vor Ausschüssen des Kongresses zu ökonomischen Fragen regelmäßig Rede und Antwort stehen muss. Hat Fed-Chef Ben Bernanke also auf seine Idee schon reagiert? Haven't gotten a response yet. There's been responses from other places. Noch nicht, sagt der 57-jährige Ökonom. Aber, fügt er optimistisch an, er wäre nicht überrascht, wenn Ben Bernanke der Idee wohlwollend gegenüberstehen würde. It certainly goes with everything that he's said and done since the recession. Der Vorschlag würde nämlich exakt in die Strategie passen, die der Fed-Chef seit Ausbruch der Krise im Jahr 2008 verfolge.